Ich mach's auch ohne Gummi. Gummi. Ohne Gummi. Herzlich willkommen zum 8. Ich mach's auch ohne Gummi Podcast. In der letzten Zeit hat sich ja sehr viel geändert, beziehungsweise es kam kein Podcast und die Gründe dafür sind einfach technischer Natur. Und zwar musste ich mir ein neues Mikrofon kaufen, weil ohne Mikrofon ist ein bisschen blöd, so Podcast aufzunehmen. Kann man ja verstehen. Und das habe ich auch gemacht und wer mir bei Facebook folgt, hat das ja auch, bei Facebook folgen kann man gar nicht, ne? Also wer da ein Gefällt mir gedrückt hat auf meiner Seite, der hat das ja schon gesehen. Und was sagen wir denn da jetzt noch? Ja, dann habe ich mir halt ein Mikrofon gekauft und dann kamen noch ganz andere Sachen dazu, die ich vielleicht später ausführe. Ja, und jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder weiter. Ich hoffe, dass die Tonqualität sich jetzt zu den anderen 7 Podcasts ein bisschen gebessert hat. Und würde jetzt einfach dazu übergehen, die Geschichte vorzulesen. Obwohl ich vorher noch kurz erwähnen möchte, wer meinen Podcast als Feed hat, einfach nochmal auf meine Internetseite gucken. Bei Twitter folgen und diesen ganzen Quatsch halt, ne? So, dann wollen wir mal die Geschichte vorlesen. Und obwohl, habe ich schon gesagt, was heute kommt? Nee, habe ich nicht. Also, ich lese die Geschichte vor, wie immer. Spam-Frauen gibt's keine mehr. Die antworten, die schreiben mir einfach nicht mehr. Da, ich glaube, weil ich denen nicht antworte oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, und danach meckere ich, und diesmal habe ich wirklich was zu meckern, also so richtig was zu meckern. Ich habe einen Hals wie ein Elefant. Ja, was dann noch kommt, dann erzähle ich ein bisschen, was ich gemacht habe die letzten, weiß ich gar nicht, wie lange ist das denn her? Also seit dem letzten Podcast, was da so passiert ist. Ansonsten habe ich nichts und ich versuche jetzt einfach mal die halbe Stunde zu füllen. Gut, dann gehen wir jetzt mal über zu der Geschichte, die ich vorlese. Diesmal sage ich jetzt auch, ich sage ab jetzt immer, wie die Geschichte heißt und von wem sie ist. Und ich vergesse das diesmal nicht, auch die nächsten Male nicht. Da musst du dir, also jetzt mach dir mal keine Gedanken, ich sag das immer. Und wenn du selbst diese Geschichten irgendwie haben möchtest, in Schriftform oder so, dann frag mich einfach. So, los geht's. Plötzlich wachte ich auf. Es war erst 3 Uhr in der Nacht, wie ich feststellen konnte. Schweißgebadet betrachtete ich wie gebannt die Anzeige meines digitalen Weckers. Ich war vollkommen durchnässt und wie so oft war es dieser eine Albtraum, der mich aus meinem Schlaf holte. Immer wieder dieselbe Szene, die sich in meinem Kopf abspielte. Immer wieder dieselbe Handlung voller Gewalt, die sich damals abgespielt hatte. Mein Herz pochte noch wie wild und ich zitterte am ganzen Körper. Mir war heiß und einschlafen kann ich sowieso nicht mehr. Also stand ich auf und tastete mich vorsichtig in der Dunkelheit hinaus aus meinem Zimmer in die Küche, um mir ein Glas Wasser vorzubereiten. Ich trank sehr hastig, da mir auf den kalten Fliesen der Küche die Füße froren. Vorsichtig tastete ich mich an der Wand entlang zurück in mein Zimmer und von dort aus in mein immer noch durchnässtes Bett. Schnell zog ich mir die Bettdecke bis unter mein Kinn. Ich schloss meine Augen und rekonstruierte die Szene, die mich nun seit einigen Monaten vom Schlafen abhielt. Gekrümmt lag ich auf dem Boden unserer Schulhalle. Marcel, der Mädchenschwarm unserer Klasse, schlug mir mit seiner rechten Faust ins Gesicht. Ich blutete aus der Nase und doch schlug er voller Wut und dabei lächelnd erneut auf mich ein. Ich weinte vor Schmerzen und doch landete Schlag für Schlag immer wieder in meinem Gesicht. Er schlug und schlug, doch es hinderte ihn keiner daran. Blut floss aus meinem Gesicht, meine Nase fühlte sich an wie ein Dornenhaufen. Schmerzen, wie man sie nicht beschreiben kann, ließen mich schließlich in einen Zustand kommen, in dem ich sehr benommen nicht mehr jeden der einzelnen Schläge wahrnahm. Entlang meiner Wange tropfte das Blut unaufhörlich. Alles fühlte sich so schmerzhaft und unglaublich unrealistisch an, wie ein schlechter Film. Unsere Klasse besteht aus 21 Schülern und Schülerinnen, und doch guckten alle gespannt zu, wie Marcel auf mich einschlug wie auf einen Boxsack. Das tat er nämlich immer, um sein Ego aufzuspielen. Nach gefühlten 2 Stunden, die in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich keine 5 Minuten waren, ließ er endlich von mir ab und betrachtete sein Werk. »Guckt ihn euch an, diesen jämmerlichen Jungen«, rief er spöttisch. Blut floss mir aus der Nase über meine aufgeplatzte Lippe. Mein gesamtes Gesicht war übel zugesetzt und ich sah eine nicht gerade kleine Blutpfütze auf dem Boden. Doch die gesamte Klasse lachte nur und nicht ein einziger meiner Mitschüler zeigte Mitgefühl. Die Szene wiederholte sich in meinem Kopf und ich begann zu überlegen, wieso mir damals niemand geholfen hatte. Warum hatte sich niemand zwischen Marcel gestellt, ihn daran gehindert, mich krankenhausreif zu prügeln? Wieso nur, seufzte ich. Ich bin mollig und optisch weit von der Perfektion entfernt. Doch Marcel ist ein Mensch wie du und ich, etwas muskulöser als der Durchschnitt in unserem Alter, aber trotzdem wäre es kein Ding der Unmöglichkeit, sich gegen ihn zu stellen. Wieso steht die Klasse hinter ihm, überlegte ich. Wahrscheinlich hatte einfach nicht ein einziger Schüler unserer Klasse den Mut, Marcel von seinem Blutrausch abzubringen. Wahrscheinlich hatten einfach alle aus Angst zugesehen und gelacht, wie er sich mich als Opfer ausgesucht hatte und sich an meinem Schmerz erfreute. In meinen Überlegungen schlief ich letztlich sehr unruhig ein. »Ich muss mich beeilen«, erschrak ich. Mein Wecker hatte aus irgendeinem Grund nicht geklingelt und zeigte bereits 7.10 Uhr an. In 20 Minuten würde es zur ersten Stunde klingeln, erschrak ich. Also sprang ich aus dem Bett, zog mir die Jeans über meine Boxershorts, die ich aus Zeitmangel nicht wechseln konnte, kramte ein Shirt aus meinem unaufgeräumten Schrank und rannte zur Küche. Angekommen steckte ich mir eine Scheibe Brot in den Mund und zog mir schließlich im Flur Schuhe und Jacke an. Ziemlich in Eile musste ich nun los, den Bus konnte ich um diese Uhrzeit sowieso vergessen, also rannte ich so schnell ich konnte los, um es doch noch zur ersten Stunde zu schaffen. Verschwitzt und völlig außer Atem kam ich 15 Minuten nach Stundenbeginn an und schaffte es schließlich ins Klassenzimmer, in dem schon die mir gewohnten bösen Blicke meiner Klassenkameraden und des Lehrers auf mich warteten. Ich entschuldigte mich für meine Verspätung und machte mich schwer atmend auf dem Weg zu meinem Platz ganz hinten in der linken Ecke der Klasse. Plötzlich stolperte ich und fiel zu Boden. Der Lehrer und alle Mitschüler sahen mich an. Ich lag mit dem Gesicht auf dem Boden neben Marcel, den ich an seinen blauen Schuhen erkennen konnte, die er immer trug. Jeder hatte es gesehen und wieder war es Marcel, der ohne Konsequenzen nach Lust und Laune handeln konnte, wie ihm lieb war. Nachdem ich mich wieder aufgerappelt hatte, setzte ich mich und betrachtete die Tafel, die ich zu verstehen versuchte. Das Ganze wollte jedoch nicht so klappen, wie ich es mir erhofft hatte, und die Zeit zog sich folglich. Nach 6 viel zu langsam vergehenden Stunden und einem Ereignis mehr, das mich die nächsten Tage beschäftigen würde, machte ich mich auf den Weg nach Hause. Es regnete und die Blätter lagen auf dem Boden. Das erinnerte mich an all die Gesichter meiner Klassenkameraden, die im Kreise über mir zu sehen waren, als Marcel auf mich einschlug. Blätter, die in Massen auf dem Boden lagen, so wie ich auch auf dem Boden lag, und niemand störte es, keiner half. Niemand würde sich um die Blätter kümmern, genauso wenig wie sich jemand um mich kümmern würde, überlegte ich. Allein kam ich also zu Hause an. Meine Eltern waren beide wie gewohnt auf der Arbeit und das Essen stand in der Küche. Frustriert über den ganzen Tag und den Zustand meines Lebens, der wohl bis ins Ewige so andauern sollte, schnappte ich mir meinen Teller und verschwand schließlich in meinem Zimmer. Dort angekommen aß ich die gebratenen Nudeln, die allerdings nur bedingt gut schmeckten. Gleichzeitig überlegte ich, warum denn in letzter Zeit alles dermaßen schief lief. Lange war es nun her, seitdem ich richtig glücklich gewesen war. Wie lange hatte ich nicht mehr aus meinem Herzen heraus gelacht? Wie lange war es nun schon her, seitdem man mir die Lebensfreude ansehen konnte? Ich selbst konnte mich zumindest nicht daran erinnern. All diese negativen Gedanken und Ereignisse schienen die glücklichen Momente meines Lebens förmlich getötet zu haben. Als hätte es nie einen einzigen glücklichen Moment in meinem Leben gegeben. Als wäre ich von Beginn an mit gesenktem Kopf durch die Welt geschlendert, als ob ich gewollt hätte, dass mich die gesamte Menschheit voller Hass ansieht und mich nicht wahrnimmt. Was mache ich falsch? Sind es die bösen Menschen wie Marcel, die am Ende doch das Richtige tun? Muss ich auch so werden wie er, nur um mein Leben leben zu können? Muss ich das Leben eines anderen zerstören, um mein eigenes Leben wieder mit Lachen und voller Lebensfreude genießen zu können? Ist es das, was ich falsch mache? Ich konnte es mir nicht vorstellen, gleichzeitig wollte ich nicht weiter darüber nachdenken. Es kann doch schließlich nicht die Lösung meiner Probleme sein, ein anderes Leben zu zerstören. Keinesfalls kann ich aber so weitermachen, wie es bisher läuft, sage ich mir schließlich laut. Kein Mensch sollte Schmerz und Leid ertragen. Niemandem sollte es so gehen, wie es mir geht. Die bösen Menschen sind es, die Einsicht und Besserung zeigen sollten. Diese Menschen sollten erkennen, was sie tun und dass sie das Leben anderer ruinieren. Ist es lediglich der Stolz Marcells, der ihn so werden lässt, wie er zu mir ist? Oder hat er vielleicht sogar auch Schlechtes erleben müssen und gibt nun seine Wut und Trauer an mich weiter? Ich wollte nicht mehr weitermachen, keine weiteren Gedanken mehr an Marcel verschwenden. Schließlich ist doch jeder mit seinem eigenen Leben beschäftigt, sagte ich mir leise. Mein Handy vibrierte und riss mich aus meinen Gedanken. Ich schaute auf die Nachricht, die auf meinem Display aufsprang. Wenn du Zeit hast, komm zum Brunnen. Ich warte auf dich. Deine Maria. So, das war die Geschichte. Ich hoffe, sie hat ein wenig gefallen. Und weil wir heute nicht ganz so viel zu sagen haben, wir, also ich, mein Mund, meine Lippen und so, lese ich noch ein zweites Ding vor. Und das ist etwas anders. Habe ich eigentlich gesagt, gerade eben, von wem die Geschichte war? Nein. Ist witzig, oder? Ich sag's und sag's dann doch nicht. Gut, also die Geschichte hieß Ich, dein Tod, geschrieben von Fluffu. Zweite Geschichte heißt Hassliebe, geschrieben von Happy Girl. Und da geht's wohl um eine Frau, aber also das Zickige in der Stimme bitte denken jetzt. Gut. Weiter geht's mit Nummer zwei. Die Musik dringt laut in meine Ohren. Ich habe das Gefühl, dass meine Ohren schon längst geschädigt sein müssen. Trotzdem mache ich immer lauter. Ich sauge es regelrecht in mir auf. Ich habe das Gefühl, innerlich in tausend Teile gebrochen zu sein, wie eine Vase, die man fallen gelassen hat. Vielleicht ist das richtige Wort. Fallen gelassen. Lauter, immer lauter muss die Musik. Was habe ich getan, dass es so weit kommen konnte? Was habe ich dir angetan? Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal, ich weiß es nicht. Ich stehe auf, nur sitzen macht mich verrückt. Ich laufe durch das Zimmer, hin und her, her und hin. Der Schreibblock und die anderen Sachen auf meinem Tisch landen auf dem Boden. Ich habe versucht, meine Gedanken in Worte zu fassen, meine Gedanken und Gefühle. Aber wie soll ich etwas in Worte fassen, das ich nicht habe? Gefühle? Mir entfährt ein Lachen. Gefühle sind nicht mehr da. Sieh dir an, was du angerichtet hast. Halt, stopp. Doch, da ist ein Gefühl. Schmerz. Da stehen zwei an meinem Herzen, einer rechts und einer links. Und sie ziehen, sie reißen es auseinander. Was hast du nur mit mir gemacht? Ich renne durch das Zimmer. Ich mache die Musik immer lauter. Wieso kannst du so etwas mit mir anstellen? Wut kommt in mir auf. Glühender Hass. Wie konntest du nur? Du hast mich zerstört. Ich schreie. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich sinke auf den Boden. Falle in mich zusammen. Ich liebe dich. Ja, das war das zweite. Da habe ich ja gesagt, wer das war, ne? Happy Girl. Und das Ding heißt Hassliebe. So, kommen wir mal zum Meckern. Also, ich habe mir vor ein paar Tagen, vor Wochen, habe ich mir genau das bestellt, wo ich jetzt hier gerade reinspreche. Und das habe ich direkt bestellt bei Thomann. Ich möchte keine Werbung machen, aber thomann.de, da kriegst du alles, was mit Musik, mit Ton und was weiß ich alles zu tun hat. Gut, wenn du da bestellst, das geht alles rucki zucki. Das heißt, du bestellst donnerstags morgens, freitags morgens ist dein das, was du bestellt hast, da. Und wenn du dir eine Gitarre bestellst oder ein Schlagzeug oder du bestellst ja ein Mikrofon, so wie ich, das bestellst du also donnerstags und dann kommt das freitags. So, ich habe aber den Fehler gemacht. Ich habe freitags bestellt oder donnerstags abends irgendwie. Und das kam dann erst am Samstag laut DHL Sendungsverfolgung. Sollte es samstags morgens ankommen. Ja, und man guckt ja, wenn man das braucht. Und ich habe gedacht, da kannst du geil einen neuen Podcast aufnehmen. Ja, dann schaut man einfach mal in die Sendungsverfolgung, drückt andauernd F5 und lässt sich benachrichtigen. Und weil man glaubt, das funktioniert nicht, man kennt das ja. Ja, und dann gucke ich da samstags die ganze Zeit nach und denke mir, der kommt immer so um 1 Uhr. Das ist cool. Dann kannst du da den ganzen Tag noch was dran machen. Ja, dann bin ich zu Hause und warte und warte und warte. Und was passiert? Nichts. Dann guckt man mal so um 15 Uhr in die Sendungsverfolgung. Was steht da drin? Dass man mich nicht erreicht hat und deswegen eine Benachrichtigungskarte hinterlegt hat. Dann geht man zum Briefkasten und ich wohne nicht im 15. Stock und kein Aufzug. Und dann geht man zum Briefkasten, guckt da rein und da liegt da tatsächlich eine Benachrichtigungskarte. Gut, habe ich mir gedacht. Nach der ersten Aufregung, warum der Sack nicht geklingelt hat und warum er nicht reingekommen ist, ich hätte ihm auch einen Kaffee gegeben. Wenn er gewollt hätte, er hätte auch schnell duschen können, von mir aus. Kein Problem, wenn er so durchgeschwitzt ist, dann soll er auch wohl duschen. Ich möchte ja, dass die Jungs, also die haben einen harten Job, wer weiß das besser als ich. Wenn man so kleine Aufmerksamkeiten kriegt, ist bestimmt ganz cool. So, dann nach der ersten Aufregung habe ich mir gedacht, gut, der hatte keine Lust, der hatte so viele Pakete, der hatte keine Zeit, was auch immer. Es sei ihm verziehen, hole ich es halt Montag ab. Ist ja nicht so, dass das jetzt eine lebenswichtige oder ein lebenswichtiges Paket ist. Ja, und dann, ohne groß drauf zu gucken, man hat da ja so seine Automatismen, geht man montags mit der Benachrichtigungskarte zu seiner gewohnten Filiale, wo man immer hingeht, weil die Pakete da auch immer hinkommen. Ja, dann geht man da hin, gibt das Dingen ab und dann sagt einem die junge, nette, faltige, die Tante, die da wohnt, die wohnt da hoffentlich nicht. Ich hoffe nicht, dass die da wohnt. Da kommt man da hin und gibt der Mitarbeiterin der Post oder DHL, was ist das da eigentlich? Was sind das jetzt noch, Postfilialen oder was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht man da hin und sagt, ich hätte gern hier das Paket. Gucken Sie mal. Dann geht die durch ihre Pakete, kommt wieder und sagt, das ist hier gar nicht. Und dann denke ich so, da steht doch drauf, am nächsten Werktag, und wenn das samstags kommt, ist montags der nächste Werktag, am nächsten Werktag ab 10 Uhr. Und du kannst mir glauben, ich stand um 9.59 Uhr direkt an der Theke. Und wo ist das Paket denn jetzt? Also was damit? Da sagt sie, das ist gar nicht in unserer Filiale, das ist in der anderen Filiale. und zeige da drauf und dann lese ich das erst und dann ist das eine ganz andere Filiale und ich wusste gar nicht, dass wir da eine haben. Ja, ich mir gedacht, gut, ist halt ein neuer Typ gewesen, deswegen wahrscheinlich auch Samstag so viele Pakete, er kennt die Tour nicht, hat es halt in eine andere Filiale gebracht. Und dann fahre ich zu dieser anderen Filiale, muss warten, weil das ein Copyshop ist. Also echt, liebe Post, in Copyshop gehört kein so eine abgeranzte Postfiliale. Gut, dann stehe ich da und sage hier, ich möchte gerne das Paket. Da geht er da los, guckt in seinem, kennt ihr diese Regale, die man im Haushalt auch so stehen hat? So 4 oder 5 Böden aus Metall, kosten im Laden vielleicht 15, 20 Euro. Steht davon eins da und dann geht er da hin und ich habe schon gesehen, da ist mein Paket nicht. Und dann kommt er wieder und sagt, nö, du ist noch nicht da. Dann denke ich mir, what? Ich so, da steht doch drauf, ab 10 Uhr am nächsten Werktag. Da sagt er zu mir, ja, ab 10 Uhr, das kann aber auch heute Nachmittag kommen. Da kommen ja 2, 3 Leute und bringen die Pakete. Ich mich nicht viel aufgeregt, hab mir gedacht, gut, dann fährst du da in 2 Stunden nochmal hin. Während ich dann aber zurückgefahren bin, und ihr müsst euch überlegen, du musst dir überlegen, ich habe nicht, also ich bin nicht mit dem Auto gefahren, ich muss das alles mit dem Fahrrad machen. Jetzt bitte eine Runde Mitleid. Und ich bin mindestens an dem Tag, bis das alles erledigt war, an diesem Tag bin ich, wenn nicht noch mehr, als 15 Kilometer, also 50, 500, also ich bin viele Kilometer gefahren. Gut. Und das alles mit dem Fahrrad. Hin und her. Denn als ich dann von dieser Filiale wegfahre, bin ich zurück zur anderen Filiale, wo ich eigentlich immer hin muss, hingefahren. Und also das hatte den Grund, weil ich war vor, als ich das erste Mal da war, habe ich ein Paket gesehen, wo Thomann drauf stand. Und dann bin ich zu dieser Filiale hingefahren und habe die nochmal darum gebeten, zu gucken, ob dieses Thomann-Paket nicht mein Paket ist. Und hat sie danach geguckt, da waren noch mehrere Thomann-Pakete, nee, ist nicht. Ja, dann bin ich erstmal wieder nach Hause, habe 2 Stunden gewartet und bin wieder hingefahren. Zu der neuen, nicht zu der alten. Wo ich immer hin muss. Liebe Post, wo ich immer hin musste. Dann fahre ich da hin. Das war irgendwie 12:30 oder so. Und dann gucke ich den Mann an. Er grinste schon. Ich wollte ihm gerade den Zettel geben. Da sagt er zu mir, nö, ist noch nicht da. Aber die kommen ja bis 17 Uhr und dann bringt er das mit. Ja, dann wächst der halt schon. Kennst du das, wenn das so pocht da drin, ne? Wenn man denkt, ich möchte dich am liebsten über diese verschissene Theke ziehen und dich in kleinen Stücken auf deine Scheißkopierer stellen und nachher lebensgroß irgendwie ausdrucken. Also das ging überhaupt nicht. Und dann bin ich wieder weggefahren und habe mir gedacht, der hat bis 18 Uhr auf, fährst du um 17 Uhr hin und dann versaust du ihm den Feierabend, wenn dieses verschissene Paket nicht da ist, auf das ich schon seit Donnerstagabend warte. Ja, und dann bin ich da um 17 Uhr hingefahren. Aber in der Zwischenzeit, und das waren irgendwie so 4 Stunden, habe ich geguckt, wo ist mein Paket wirklich? Kann man nachgucken, wo das gerade ist? Und war wieder auf der Sendungsverfolgung. Und auch die erweiterte Sendungsverfolgung, man kann nicht sehen, wo das Paket sich gerade befindet. Ja, dann habe ich DHL versucht anzurufen, dass die mir mit meiner Sendungsnummer sagen können, jo, das Paket ist gerade noch unterwegs zur Filiale oder das liegt in Filiale XYZ. Und dann ruft man da an und wenn man nach diesem 1 drücken, 2 drücken, 3 drücken durch ist und dann glaubt, man kriegt einen Kundenberater, was ist da? Da wird einfach aufgelegt. Sie werden verbunden mit einem Mitarbeiter, ich weiß nicht, was die da für einen Scheiß quatschen, und eine beschissene Musik. Und was ist? Es wird einfach sofort aufgelegt. Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich habe es dann nicht nochmal versucht, weil das ging mir echt auf den Sack. Dann habe ich DHL bei Twitter angeschrieben, weil ich eigentlich sehr gute Erfahrungen damit habe, Firmen, die Dienstleistungen anbieten, per Twitter anzusprechen. Und DHL hat mir geschrieben, und da gucken wir mal eben nach. Ich will dir das ja auch wohl sagen, was die geschrieben haben. Also, dann habe ich bei Twitter geschrieben, 2 Filialen haben mein Paket nicht. Hotline legt einfach auf, ich kriege einen Föhn, das ist scheiße. @DHL-Paket. Also ich habe keinen Föhn gekriegt, das fiel mir erst hinterher auf, dass ich keinen Föhn kriege. Aber gut, ich meine das anders. Dann haben die mir geantwortet, bitte senden Sie uns die Sendungsnummer und Ihren Twitter-Namen an twitter@dhl.com. Wir können Ihr Paket sicher ausfindig machen. Ja, da habe ich mir gedacht, wenn ihr das könnt. Ne? Und dann habe ich mir so gedacht, gut, schickst du denen das per Twitter, per E-Mail, habe ich aber vorher schon gemacht. Ich habe vorher schon geschrieben, ohne dass die mir das, man versucht ja auf allen Kanälen. Und dann haben die einen Tag später, ich hatte ja alles schon, haben die mir geschrieben, haben Sie uns die Sendungsnummer an twitter@dhl.com gesendet, damit wir helfen können? Aber ich hatte mein Paket schon, das nehme ich jetzt mal vorweg. Und das habe ich denen dann auch geschrieben. Ich so, Jungs, ich habe das schon. Ist egal. Gut, vielleicht ist der DHL-Paket-Account jetzt gelöscht bei Twitter durch Dummheit. Ja, auf jeden Fall bin ich dann abends um 17 Uhr hingegangen und habe mein Paket endlich gekriegt. Das hat mich halt tierisch aufgeregt, dass du für ein so ein Paket durch die Gegend fahren musst, nur weil so ein kleiner, verschissener Paketbote am Samstag keinen Bock hatte. DHL, eine Bitte an euch. Bezahlt eure und die der Subunternehmer, Mitarbeiter, die ganzen Jungs, die Paketboten, bitte bezahlt die doch ein bisschen besser. Und wenn es nur ein Euro ist, ich weiß, ihr habt da bestimmt 5.000, aber das sind 5.000 Euro, also ich rede von pro Stunde, ne? Das sind 5.000 Euro pro Stunde mehr. Dann macht doch diese verkackten Paket irgendwie einen Cent teurer oder was. Wen interessiert das denn? Wenn der Service geil ist, zahlt man auch gerne was. Und nicht für 1,50 Euro 50 Kilo verschicken wollen und dann passt das alle nicht. Bitte bezahlt ihn noch ein bisschen mehr. Ich weiß, für euch ist das Doppelte, bla bla bla. Aber macht das bitte. Denn der kann nichts dafür, aber der kriegt da 300 Pakete am Tag und weiß nicht, wie er das schaffen soll in 8 Stunden und macht Überstunden. Ich sag nur Wallraff, was der gezeigt hat, das ist nur die Spitze des Eisberges. So, und das regt mich halt einfach auf und das hat mich sowas von aufgeregt. Man kennt das ja, man will ein Paket und weiß, das kommt Samstag, man kann das ganze Wochenende was machen und dann kommt die Scheiße nicht. Naja, es regt mich immer noch auf übrigens, auch wenn ich das Paket schon lange habe. So, jetzt erzähle ich noch mal ein bisschen, was denn überhaupt die letzten Tage los war. Ich habe viel gearbeitet. Die Geschwindigkeit, die Internetzugangsgeschwindigkeit von dem Zugang. Internetzugangsgeschwindigkeit von dem Zugang, das ist lustig. Also die Geschwindigkeit wurde erhöht und da gab es ein paar Probleme, da muss man sich um was kümmern. Dann habe ich noch Linux Mint installiert. Da gab es dann auch ein Problem, weil ich möchte eigentlich komplett auf Linux umsteigen. Nur ist das nicht mal so eben schnell gemacht. Man ist ja gewohnt, mit Windows hier rumzueiern. Bei der Installation ist Folgendes passiert. Ich habe Linux Mint gesagt, beziehungsweise ausgewählt, ja, installiere mir Linux Mint neben Windows 7. Und das hat Linux Mint auch versucht, beziehungsweise der Installer, also beziehungsweise das Installationsprogramm, was da läuft. Nur hat es mir einen Fehler ausgeworfen, dass irgendwas nicht funktioniert. Ich glaube, das war zu wenig Platz oder so, was aber gar nicht stimmt. Gut, und was macht man? Man macht aus, man macht wieder an. Und guckt mal bei Windows 7, warum da zu wenig Platz ist. Vielleicht kann man da noch irgendwie ein bisschen Platz schaffen. Vielleicht kann man ja irgendwas anders machen. Und dann geht Windows 7 nicht mehr, weil da steht, Geht nicht. Also blauer Bildschirm. Ja, dann geht man zurück, startet Linux wieder, weil das läuft ja von der Live-CD, beziehungsweise bei mir vom USB-Stick. Und dann habe ich nochmal versucht zu installieren und dann hat es funktioniert. Da habe ich mir gedacht, okay, dann machst du das erstmal. Hab alles so eingestellt, wie ich das wollte, hab ein bisschen rumgeguckt, hab ein paar Updates gemacht, beziehungsweise machen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, guckst du dir einfach mal den Bootloader an, das ist Group 2, und dann mache ich das. Und dann steht da Microsoft Windows 7. Habe ich gedacht, gut, klickst du einfach mal drauf, dann holst du jetzt deine Daten irgendwie rüber und so. Was ist? Wieder ein blauer Bildschirm. Dann habe ich versucht, unter Linux auf die Festplatte zuzugreifen. Und was sagt mir Linux, beziehungsweise Mint, Ubuntu, was auch immer da drunter ist? Da sagt mir Linux, nö, kann ich nicht. Der MFT ist, oder die MFT ist kaputt, geht nicht mehr. Da habe ich mir gedacht, super, was machst du? Und jetzt versuch mal unter Linux mit geeigneten Mitteln eine NTFS-Partition wieder hinzukriegen. Das ist ein sehr übles Teil. Ich habe es mit Testdisk versucht und da ging nichts. MFT konnte ich nicht reparieren, sondern die vorhandene, nicht funktionierende als Backup machen, weil es kein Backup gab. Ich weiß nicht, was Windows meint, was da so los ist. Backups brauchen wir auch keine. Ja, dann ging da nichts. Dann habe ich geguckt, was denn in dieser Fehlermeldung wirklich steht und was stand in dieser Fehlermeldung. Nicht nur MFT ist kaputt, auch das ganze Filesystem ist kaputt. Also heißt, komplett NTFS ist kaputt. Geht nicht mehr. Und wenn das beides zusammenkommt, kannst du eigentlich nur noch formatieren und komm, Latte, was da drauf ist. Bei mir ist das aber nicht Latte, was da drauf ist. Ich habe hier drei Festplatten in weiß ich nicht wie viel Partitionen und die Daten sind alle auf, also das, was man so runterlädt und was weiß ich, das mache ich alles auf die anderen, aber auf der Windows-Partition in dem Ordner Dokumente und Bilder und so, da sind oder waren jetzt nicht mehr, da sind die ganzen Bilder und die persönlichen Dinge, die man so braucht. Die konnte ich auch, also so ein Datenrettungsprogramm unter Linux, so ein richtig schönes, fehlt mir auch noch. Hallo an die Entwickler, macht mal. Ja, dann muss das erst alles wieder, wie kriegst du das wieder zurück? Naja, ich habe dann diese Festplatte ausgebaut, habe sie an einen anderen Computer dran gemacht und man glaubt gar nicht, wie einfach das ist. Indem man die einfach bei Windows, funktionierte das sofort. Ich konnte sofort drauf zugreifen. Hab mir dann natürlich gedacht, wenn das da so einfach geht und da ist gar nichts kaputt, verheimlicht mir Windows das einfach oder kann Linux einfach nicht damit umgehen? Was ich ja verstehen kann, wenn die mit NTFS da nicht umgehen können. Das ist ja alles nicht, Windows gibt ja NTFS nicht frei, sondern die erarbeiten sich das da, so Reverse Engineering und so ein Zeugs. Bei Linux. Und so einen richtigen NTFS-Treiber gibt es ja nicht. Das ist ja alles nur so Hacks und sowas. Dann habe ich mal Checkdisk drüber laufen lassen, was der mir alle angezeigt hat da, ne? Unglaublich. Also Windows hat mir das nur verheimlicht und hat gesagt, da ist gar nichts. Aber wenn du dann selbst mal versuchst, dann yippie, ich brauche hier jetzt 2 Stunden, um das wieder hinzubiegen. Ja, hat es dann auch gebraucht und dann hat alles wieder funktioniert. Und jetzt fahre ich halt zweigleisig. Und nochmal, um auf die Geschichte Hassliebe zurückzukommen. und jetzt wird Windows so langsam weniger und Linux ein bisschen mehr. Und mein Bestreben ist, einfach aus dieser Hölle Windows rauszukommen und in das gelobte Land Linux. Und dass ich so in einem Jahr sagen kann, Linux weiß ich viel, damit kann ich umgehen. Und mit Windows, was war das nochmal? Kenne ich nicht. Ich kenne auch macOS nicht, obwohl ich es in einer virtuellen Maschine installiert habe. Das war's eigentlich schon wieder. Für nächste Mal schauen wir mal. Für dieses Mal war es das. Dann würde ich sagen, wie immer, oder wie sagen andere? immer ein... Okay, ne, ich habe was Neues. So, und damit verabschiede ich mich und sage, immer eine Episode überbehalten. Ciao. My shrimp. While I'm sit the bar, cross streets of home. When your friend bartender just made drink for me. Yeah, I can see the mirror behind his back. In my reflection, that is drinking Mr. Jack. I'm looking through the window to see the roadway. Everyone, the footprints are messed every day, dude. I'm feeling the same about myself. And I'm drinking for sip because I'm how the people say it helps. Anyone can fix it, but nobody can see all the shit that will lie in the roadway on me. Nobody cares, and I feel sick and tired. It's hard to clean up, so easy to be blind. We all wanna fly, we all want the sound, dance with the sky. Joy in the breeze, but even angels, if they come to help us, they will cry, looking at this. The second sip is gone for me. What can I do? It is a people only. No, nobody can deal with that. But the third sip will make it not so bad, bad. I wanna break myself rather than shame someone else. Now my shrift is gone to the bottom. Even if someone will change, you will not change the pattern. Anyone can fix it, but nobody can see all the shit that will lie in the roadway on me. Nobody cares, and I feel sick and tired. It's hard to clean up, so easy to be blind. We all wanna fly. We all wanna do something. Dance with the sky. Joy in the breeze. But even angels, if they come to help us, they will cry, looking at this. And now I'm sitting at the black bar, paying bill with my gold card. And now thinking that enough, cause this road has no end, it will bring me nothing. And I'm gonna go my own way. When I'm looking for my soulmates, I dress, go out, I see this mess and decide to go around. Fly. We all want to sound, dance with the sky.